Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Komm, Stefan, wir machen Frühstück. Ja, gern. Was brauchen wir? Gehen wir zuerst mal in die Küche. Also, hier sind Brot und Brötchen. Ich koche Eier. Sehr gut. Sag mal, Helen, magst du lieber Marmelade oder Schokocreme? Beides. Was willst du trinken? Was haben wir da? Milch, Kakao, Saft, Wasser. Für mich bitte Kakao. Ich trinke ein Glas Milch. Hab ich einen Hunger. Fangen wir an? Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Komm, Stefan, wir machen Frühstück. Ja, gern. Was brauchen wir? Gehen wir zuerst mal in die Küche. Also, hier sind Brot und Brötchen. Ich koche Eier. Sehr gut. Sag mal, Helen, magst du lieber Marmelade oder Schokocreme? Beides. Was willst du trinken? Was haben wir da? Milch, Kakao, Saft, Wasser. Für mich bitte Kakao. Ich trinke ein Glas Milch. Hab ich einen Hunger. Fangen wir an?